Das ist Radio Lyrikmaschine. Ich bin Martin Auer. Fernsehen habe ich einmal fliegende Schweine gesehen. Fliegende Schweine, sagte der andere. Ja, sie waren in offene Kisten gesperrt. Und die Kisten hingen an Fallschirmen über der grünen Hölle von ich weiß nicht wo. Die Schweine waren in Panik, in Todesangst. Der Schweinebombe ist kurz darauf abgestürzt, über der grünen Hölle von ich weiß nicht wo. Ich habe den Film dann nicht weitergesehen. Fliegende Schweine, sagst du? Ja, fliegende Schweine. Die Wolken sind schwer. Nasser Schnee lastet auf den Dächern. Es stehen keine besonderen Wörter zur Verfügung. Die Zeitungen sind voll mit Geschriebenem, das alles kennen wir. Wo die Wagen fahren, spritzt Dreck. Die Mobiltelefone wissen stets, wo wir sind. Wir halten uns an unsere Aktentaschen. Wenn die Lautsprecher nicht ständig dröhnten, um uns zu erinnern, wüssten wir nicht, dass wir leben. Es stehen keine besonderen Wörter mehr zur Verfügung. Zukunftslied. Wenn du gehst, nimm den Korb. Wenn du gehst, nimm den Korb und das Brot. Wenn du gehst, nimm den Korb und das Brot und vergiss auch den Kuchen nicht. Wenn du gehst, nimm den Korb und das Brot und den Kuchen, denk an den Wein. Wenn du gehst, schlag den rechten Weg ein. Wenn du gehst, sieh den Mann dort im Wald nicht zu lang in die Augen. Er könnte Wolf sein. Wenn du gehst, gehe niemals allein. Gehe um das Haus, gehe mit dem Mann, mit den Kindern an der Hand, mit dem Korb in der Hand, Brot, Kuchen und Wein. Wenn du gehst, schlag den rechten Weg ein. Wenn du gehst, denk an mich. Der Tag vergeht wie ein Fieber, kühl kommt die Nacht. Mein Herz schlägt ruhig und sanft, ich höre mich atmen. Der Wald liegt da wie ein Tier mit bebender Flanke. Der Wind streicht ihm leicht übers Fell und besänftigt sein Herz. Die Kinder sind heut ohne Angst, liegen ruhig in den Betten. Die Mütter zählen die Stunden. Der Mond geht auf. Wenn ich ein anderer wäre, wäre dann ein anderer ich? Wenn ich meinen Namen verlöre, sag mir, wie riefest du mich? Steig nie auf die Ritzen zwischen den Pflastersteinen, Spring nie über drei Steine, spring über zwei oder vier, das musst du dir merken. Steig nie auf die mit den rötlichen Flecken, die kommen wer weiß woher. Und am Brunnen geh immer auf der Sonnenseite vorüber, damit du der Brunnennixe nicht auf den Schatten trittst. Wenn du eine Münze siehst, musst du zwei Steine davor stehen bleiben, bevor du dich bückst. Wenn du sie hinter dich wirfst, liegen morgen da zwei, und du wirst sie finden. Oder ein anderer. Wir hatten ihn ganz vergessen und suchten ihn erst nach Stunden. Er hatte unterdessen schon andere Eltern gefunden. Geschlafen, Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen. Kreisen über der Stadt, der liebe Gott kann dich sehen. Und im Traum bist du schön geschlafen, Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen. Lippen wie Seide, Schultern wie Eis, verbotene Spiele, wie hoch ist der Preis? Erde, grüne Augen, so tief wie das Meer, und von Osten kommen tausend dunkle Reiter daher. Geschlafen, Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen. Die Engel kreisen über der Stadt, der liebe Gott kann dich sehen, und im Traum bist du schön. Geschlafen, Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen. Geschlafen, Anna Marie, dein Nachtlämpchen glüht. Musik kommt herauf von der Bar, wenn der Lärm sich verzieht, und sie spielen dein Lied. Geschlafen, Anna Marie, sie spielen dein Lied. Verschleierte Blicke, Perlen im Glas, Blitzlichtgewitter, der Wind überm Gras, strahlendes Lächeln, verborgenes Leid, Champagner im Kopf und deine Hand unterm Kleid. Geschlafen, Anna Marie, dein Nachtlämpchen glüht. Musik kommt herauf von der Bar, wenn der Lärm sich verzieht, und sie spielen dein Lied. Geschlafen, Anna Marie, sie spielen dein Lied. Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen. Die Engel kreisen über der Stadt, der liebe Gott kann dich sehen. Und im Traum bist du schön geschlafen, Anna Marie, dir kann gar nichts geschehen.